44. 44, okay. Ja, geht's schon los? Ja. Okay, ich bin dabei. Coco Radio! Jeden Mittwoch zwischen 3 und 24 Uhr in der Mutterfunk. Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Hui. Ja, guten Abend, die. Oh. Da habe ich vergessen, das Häkchen wegzumachen. Mensch, das gibt's Ärger. Ja, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Und wenn heute nicht der 15.07. ist, dann lasse ich meine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Band My Defense, die wir gerade eben gehört haben, mit dem Lied Count on Me von ihrer Platte No Place Like Home. Guten Abend. Ja, wunderschönen guten Abend. Hallo. Stellt euch mal vor, ihr habt euch zwar vorher vorgestellt, als ihr zur Tür reinkamt, aber ich habe mir die Namen leider nicht merken können. Was ist das denn hier für eine professionelle Einstellung? Überhaupt keine, ne? Aber wir kennen das. Also Bär. Ich bin der Bär, genau. Ja, wir haben auch miteinander E-Mail-Kontakt gehabt oder ja, Chat-Nachrichten. Gefacebookt, ja. Ja. Dann reicht mal ungefragt weiter. Ich heiße Christian, ich spiele Gitarre. Ja, und ich bin der Björn und ich spiele Schlagzeug. Ja, und der Sänger, der ist heute leider nicht da, oder? Ja, also der Perry und der Merlin. Perry, der Sänger, und Merlin, der Bassist. Ach, der Bassist, der Dünne. Der dünne Mann, genau. Die sind beruflich verhindert, deswegen sind wir nur zu dritt aufgelaufen heute. Ja, macht ja nichts. Nö. Wäre auch viel zu voll dann hier. Ja. Ja, ich habe euch gesehen vor ein paar Wochen, ne, im AZ Köln. Habt ihr gespielt. Das war, glaube ich, für das Second Band Shirt. Genau. So ein Soli-Auftritt oder sowas, ne? Mhm, genau. Ja, die Ruth von Second Band Shirt, die hilft halt bei uns bei der Konzertgruppe La Piñata Show auch manchmal ein bisschen mit. Und von daher, man kennt sich. Mhm. Also ihr seid da auch teilweise aktiv im AZ Köln? Ja, also wir haben halt diese Konzertgruppe. Mhm. Da sind wir zwar jetzt nicht alle von My Defense drin vertreten, aber Perry hier, Christian, ich sind auf jeden Fall dabei und noch ein paar von den Giver-Jungs und noch ein paar andere Leute. Also schon eine relativ große Konzertgruppe. Also das heißt, also ist auch jetzt interessant zuzuhören, nicht nur Leute, die vielleicht eventuell auf My Defense stehen, sondern auch für Leute, die gern mal in Köln spielen wollen. Wie sieht's denn aus? Kriegt ihr viele Anfragen? So täglich, wenn wir 4 bis 5 kriegen, ist schon wenig. Also es nervt halt manchmal auch echt ein bisschen, ja. Ja, und ist da auch irgendwie nur Schrott dabei oder Sachen, wo er sagt, na, tut uns leid? Ja, teils, ne? Also wir können halt mittlerweile auch nicht mehr alles beantworten. Das ist dann manchmal halt auch, ja, man kennt das ja selber als Band, wenn man irgendwie Mails schreibt, um dann irgendwie Konzerte zu kriegen, und dann antworten die Leute halt nicht. Man ärgert sich dann immer tierisch, aber mittlerweile kann ich die Veranstalter halt selber auch verstehen, weil man echt, ja, man kriegt halt echt einen Riesenhaufen von Anfragen und man kann dann gar nicht alles beantworten, glaube ich. Und man kann dann wirklich auch nur das beantworten, wo man gerade denkt, ah, heute habe ich mal einen guten Tag. Mach doch so einen Autoresponder rein. Ja. Oder ja, also wir haben auch teilweise schon Anfragen gekriegt, wo wir dann gesagt haben, so krass, die fragen uns jetzt an und dann haben wir die auch gemacht zum Beispiel. Weil das Interessante ist ja, bei euch kann man auch, also im AZ Köln sind ja auch viele Konzerte unter der Woche und das ist ja auch wichtig für Bands, die auf Tour sind, ja. dass da halt irgendwie ihr Tourplan halt gefüllt ist, weil es können ja nicht nur von einem Wochenende zum anderen springen. Ja, also das haben wir uns eigentlich auch so ein bisschen als Prämisse gesetzt, dass wir hauptsächlich dann irgendwie tourende Bands unterstützen und dann halt eben lokale Bands als Supporter davor buchen. Das kommt uns natürlich als Band auch zugute, weil dann hat man die Kontakte und dann kann man mal sagen, hier, ich habe was für euch in Köln gemacht, könnt ihr nicht mal bei euch was machen. Ah ja, klar. Politische Entscheidung. Genau. Ja, ja. Nee, generell machen wir eigentlich nur Sachen, auf die wir auch Bock haben. Und ja. Ich fand, in Köln war halt so ein Loch von kleinen Hardcore-Bands, die haben dann Pott gespielt oder weiter im Süden, in Aachen, die Ecke. Aber Köln wird oft ausgelassen und das kann man auffüllen, dieses Loch. Mhm. Vor allem, wenn man kein Auto hat und überall auf die Shows fahren kann, dann muss man halt selber machen. Wie sind eigentlich so mit Besuchern? Schlecht. Mittlerweile geht's. Ja? Mittlerweile geht's, ja. Weil es kommt ja oft vor, da spielt eine Band irgendwie dann dienstags irgendwie dann und vor 10 zahlenden Gästen. Ne? Hatten wir auch schon. Ja. Also es regelt das sich. Negativrekord waren 2 Leute. Ja gut, das haben wir aber auch eher nur vermittelt. Das war nicht so komplett unser Ding. Ja, aber ich war da. Ich nicht. Ich habe das Elend gesehen, ja. Das war fürchterlich. Ja, viele Bands sind ja auch froh, dass sie dann halt einfach nur einen Pennplatz haben und was zum Futtern, ne? Ja. Das ist also auch wichtig. Wir hatten auch schon mal an einem Montag waren glaube ich so um die 40 Zahlende. Mhm. An einem Montag. Montag ist eigentlich immer so der absolute. Ja, läuft halt Pogo Radio, was soll man machen? Nervzeit, ne? Genau, ja. Wo Pogo Radio läuft, aber es läuft ja dann halt nur bis 9. Danach kann man dann gerne nochmal ins AZ kommen. Stimmt, ja. Weil die Shows gehen ja dann auch erst um 9 los. Stimmt. Ja, aber generell, selbst wenn nicht viele Leute da waren, die Shows waren alle gut. Waren durchweg gute Bands, deswegen kann man da immer hingehen. Ja. Wir machen nur gute Bands. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von euch eigentlich noch gar nicht so lange gewusst, dass es euch überhaupt gibt. Liegt zum einen Teil dran, dass mir Hardcore so ein bisschen irgendwie an mir vorbeigeht. Dann sind wir hier ja genau richtig. Ja, aber euch gibt es ja schon seit 10 Jahren. Ja, fast. Also was heißt fast? Ich weiß es nicht. Da ist Björn die richtige. Björn ist der am längsten dabei ist. Also 10 Jahre ist richtig. Es gab davor noch ungefähr ein Dreivierteljahr Findungsphase, Leute suchen. Mhm. Aber seit 2005 definitiv fest, ja. Und der gleiche Stil oder hat sich das irgendwie geändert? Seit ihr trotz fluktuierender Mitmusikanten hat sich das Ding gehalten. Und das ist auch unser Ding. Das wollen wir auch weiter so machen. Ja. Ja, wobei ich finde halt musikalisch hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt. So ein bisschen. Aber ja, das ist ja eigentlich auch so. Sobald jemand Neues reinkommt, bringt er auch was Neues mit. Ja. Das ist klar. Aber das ist nicht in irgendeine Richtung gegangen, die jetzt komplett von dem abweicht, wo wir gestartet haben. Mhm. Ein bisschen härter ist geworden, glaube ich. Ja. Weniger Punk, mehr Hardcore. Ja. Was schön ist. Ich finde es auch gut. Du wahrscheinlich nicht, ne? Sag mal was so, ich war, als es mit Hardcore dann losging, dann kam dann halt so die Ami-Hardcore-Welle aus so Ende der 80er, ne? Spermbirds und sowas war halt noch geil, aber dann so, wie es dann so mit Madball und was ich alles, dann habe ich gedacht, mit den Typen habe ich überhaupt nichts gemein. Ja, also, das sind halt so irgendwie. Du bist auch nicht auf der Straße aufgewachsen. Wahrscheinlich, ja. Eher so Kinderzimmer, ja. Aber da kommt ja auch dieses ganze Metal-Einflusszeugs dann rein und da bin ich auch komplett gegen. Ja, also ich muss sagen, ich höre sowas auch hin und wieder mal, aber ich finde es total langweilig, halt in so einer Band zu spielen, weil es irgendwie keinen Spaß macht zu spielen. Es macht halt Spaß, das manchmal zu hören, aber auf Dauer wird es auch langweilig. Dann lieber schön ein bisschen punkig. Es ist halt auch wieder so die harte Männernummer, ne? Da so irgendwie auf der Bühne stehen und rumkreischen und ne? Also jetzt als Beispiel jetzt Madball oder sowas, ne? Mhm. die ja auch, die dann irgendwie noch so Trainingsgeräte dann im Backstage haben und. Hast du die mal gesehen? Sehen die für dich so aus, als würden die trainieren? Nee, oder ich verwechsel die vielleicht mit einer anderen Band. Auf jeden Fall eine hat da ja, was irgendwie. Ist der Madball? Ich weiß nicht, ob das Madball ist. Vielleicht tue ich der Band jetzt Unrecht. Auf jeden Fall war das halt irgendeine Band, die dann halt im Backstage-Raum dann irgendeine Handelbank dabei hatten auf Tour. Das war ein Trapped Under Ice bestimmt. Da muss ja auch gut aussehen auf der Band. Ja, natürlich. Genau. Ja. Wir haben da auch mal mit Trapped Under Ice gespielt. Da hat der Sänger, hat dem Perry, unserem Sänger, erstmal Tipps gegeben, wie er nachher fette Muskeln hat, wenn er auf die Bühne geht, was er vorher machen muss, so Apfel essen und so, ein paar Klimmzüge. Ja, habt ihr auch so eine Yogamatte oder sowas dabei, wenn ihr auf Tour seid oder so? Vielleicht ein Tipp-Kick oder so. Kicker kann man ja nicht mitnehmen. Ich kann ja an der Stelle was verraten, und zwar, er hat immer manchmal im Backstage zusammen mit Knochenfabrik und der Hassan, da hat er wirklich dann vor dem Konzert hat er ein paar Liegestützen gemacht und hat mir dann erklärt, ohne Ironie, er muss aufpassen, dass er nicht zu viel Muskeln kriegt. Ja, so hat jeder seine Probleme. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Bauch kriege. Ja. Ah, Sheer Terror meint wahrscheinlich. Der Hoshi, der macht jetzt gerade hier wieder die Online-Redaktion. Aber Gruß an Hoshi. Ja, der schon unbekannterweise, aber wir hörten schon von ihm als Internetphänomen. Ja. Er könnte neue Dagi B sein oder so. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist er auch nur so ein Google Android. So ein Bot. So ein Bot, ja. In der Beta-Phase. Sowas wie Siri, ja. So ein Sprachbot, genau, der sofort alles durchgoogelt, was er hört. Ja, komm, hören wir mal. Sollen wir noch ein Lied von euch hören? Ihr habt ja ist ja nicht mehr so neu, die Platte, ne? Aber ja, ist ja egal. Die wird aber ja, gut. Die wird ja immer besser, ne? Ungefähr, wenn wir 10 werden, wird die Platte 1. Ja. Ungefähr. So. Spielen wir noch einen, ne? Was soll man denn? Such dir mal einen aus. Ja, ich bin hier. frag mal einen Farbenblinden nach. Hast du nicht recherchiert? Nee, ich habe die Lieder gerade eben von euch bekommen. Wie soll ich die dann anhören? Ja. Das ist natürlich. Ja, wie soll ich dann auf den ersten nachlässig Eindruck? Gewesen. Ich kann nur sagen, Matt MTV, aber MTV gibt's doch gar nicht mehr. Ja, das hat, das auch, halt verrückt, hat ne? damit auch gar nichts zu tun. Ach so, oder? Mit was dann? Das ist ja auf Griechisch. Das versteht ja keiner. Ach so. Ja, mit Fernsehen. Aber generell nur für Fernsehen und Musiksender und kommerzielle Sachen. Ja, und alle Texte auf Englisch? Nee. Also wir haben 2 griechische auf der Platte. Ja. Und einen total ernst gemeinten Song auf Deutsch. Longboarding Sucks heißt er. Also wir sind halt auch strikt gegen Longboarder. Ich sagte eins mit Longboarder, ne? Lieber 3 Longboarder als ein Autofahrer. Ja, das ist auf jeden Fall besser für die Umwelt. Ja. Ja. Das habe ich mir dann gesagt, als mir letzten Samstag einer irgendwie ins Fahrrad gefahren ist. So das sagst du nur, weil du keinen Führerschein hast, oder? Er hat verloren. Ich habe einen Führerschein, aber ich kann nicht Auto fahren. Ja. Siehst du, und wir können kein Longboard fahren, deswegen dissen wir die Leute. Genau. Ja, spiel mal Matt MTV. Ja. Cause I'm a young boy, I'm a free, a human destiny. Das war Matt MTV, hat sich aber nicht so wirklich Englisch angehört. Nein, war ja auch Griechisch. Ach, das war Griechisch? Euer Sänger ist Grieche, oder was? Ja. Ah. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Obwohl er auch einen deutschen Pass hat. Ich glaube, den Griechischen hat er weggeschmissen jetzt in den letzten 2 Wochen. Kommt er noch was? Betretenes Schweigen im Studio. Nö, ich warte nur, vielleicht kommt da noch irgendwas. Na, du willst nur nicht, arbeiten, ja, du willst uns die ganze Arbeit machen. Ja, lassen. Genau. Deshalb seid ihr ja da. Aber ich möchte nicht über die Situation in Griechenland reden. Nee. Da bin ich nicht qualifiziert für. Nee. Ja, das mache ich auch. Also ich bin ja eigentlich ein politisch interessierter Mensch, aber ich rede wenig über Politik in der Sendung, weil ich halt mir das alles nur so irgendwo auf Facebook angelesen habe. Und es reicht halt nicht aus, um irgendwie eine Meinung öffentlich... Ja. Hast du nicht die Bild gelesen? Ich lese alles, was irgendwo auf meinem Handy-Display steht. Und da steht viel. Hast du nicht die Bild, ey? Nee, die habe ich nicht. Die kostet, glaube ich, Geld. Express lese ich auch oft, ja. Ja, aber das besser. Schöne ist ja, dass beim Express immer so Sachen drinstehen, die ich schon 3 Tage vorher bei 9Gag gesehen habe. Ja, die Amerikaner, die wissen halt schon ein bisschen. Nee, das ist ja sehr international. Ja, 9Gag. Aber ja. Ich glaube, da sind viele Amis trotzdem. Wahrscheinlich, ja. Ja, nochmal zu euch. Also, ihr seid Mighty Fans und euch gibt es schon seit 10 Jahren. In welchem Loch habt ihr euch die letzten 10 Jahre, in welchem Erdloch habt ihr euch verbuddelt oder warum seid ihr nicht irgendwie bekannter geworden? Oder seid ihr bekannt? Bloß ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so ein bisschen von beiden, nein, Quatsch. Wie viele Shows macht ihr im Jahr? Das kann man jetzt nicht so eindeutig beantworten, weil ich glaube, dadurch, dass es halt... jede Menge Besetzungswechsel gab, ja. Hat das halt irgendwie immer so ein bisschen das zurückgehalten, dass man halt wirklich viele Shows spielen konnte. Ja, Björn, sag du mal was dazu. Ja, genau so ist es. Aber wie gesagt, wir haben eine hohe Fluktuation an Mitmusikern gehabt. Das hat uns natürlich immer wieder ausgebremst und wir hatten Jahre, da haben wir dann, was weiß ich, 25, 30 Shows gespielt und dann hatten wir Jahre, da haben wir vielleicht nur 10 oder so gespielt, ne? Weil halt immer wieder die Leute angelernt werden mussten, das Programm neu und das hält leider auf. Ja, und der Sänger, ist der von Anfang an dabei? Oder der ist, wie gesagt, mit mir noch Gründungsmitglied. Ja. Die anderen sind dann irgendwann gegangen und ersetzt worden. Aber wir zwei sind noch die von der Originalbesetzung. Ja. Also hat sich da so Schlagzeug, Gesang nicht viel geändert? Das nicht, ne. Ja. Alles andere ja. Ja. Ja, wart ihr, habt ihr eine große Tour schon gemacht? Ja, was heißt groß? Also du hast gerade irgendwas von Novi Sad erzählt. Ja, also wir waren halt jetzt im April, waren wir eine Woche unterwegs in Osteuropa. War für Mighty Fans auch die erste Tour. Waren halt 10 Tage bis nach Novi Sad runter und wieder zurück. Also es waren irgendwie 4000 Kilometer insgesamt in 10 Tagen. Jeden Tag eine Show gespielt. Aber jeden Tag? Jeden Tag. Und war aber sehr schön. Und dann über Österreich wahrscheinlich? Ja, wir sind hin über Tschechien, Ungarn, dann nach Serbien eben rein, dann über Österreich und halt dann wieder Deutschland. Und auch auf Festivals oder nee, was? Festivals, zu Festivals reicht es uns nicht. Nicht so. Also wir sind jetzt im September noch mal auf Tour, hoffentlich. Also es sind noch nicht alle Shows gebucht. Da geht es dann in die andere Richtung. Da geht es erstmal Richtung Süden. So Schweiz, Italien und spielen dann halt irgendwie ein paar Shows in Frankreich und dann über Benelux geht's dann wieder zurück. Das ist so ist der Plan zumindest. Seid ihr auch in Freiburg? Nee, in Tübingen. Das ist Tübingen. Ja. Tübingen ist auf der Tour wahrscheinlich die einzigste Deutschlandshow. Mhm. Freiburg hatte ich, glaube ich, auch angefragt, aber da hat sich keiner gemeldet. Ja, die haben wahrscheinlich die fanden uns scheiße. Keine Ahnung. Bestimmt nicht, aber die sind wahrscheinlich in der gleichen Situation wie ihr als Konzertveranstalter, ne? Möglicherweise, ja. Die kriegen wahrscheinlich, gerade von Hardcore-Bands, kriegen die wahrscheinlich da unwahrscheinlich viele Mails. Ja. Aber wir haben natürlich ein gutes Package, weil die schönen Huberts aus Köln kommen noch mit. Ach so. Und das wird ein großer Spaß. Absolut. Ja. Das Problem ist, die versteht im Ausland keiner, weil die ja hauptsächlich auf Deutsch singen. Ob Kölsch. Ja, das ist aber eigentlich egal. Das stimmt. Also ich habe viele Lieblingsbands, die Englisch singen und ich habe mir nie die Mühe gemacht, die Texte zu übersetzen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Zum Beispiel? Sonic Youth. Ah, deswegen das Buch da hinten. Ja. Habe ich noch keinen einzigen Text übersetzt. und ich komme wahrscheinlich auch nie mehr in meinem Leben dazu. Da musst du ja mal ein bisschen Zeit nehmen dafür. Es gibt so viele Sachen zu erledigen, ich weiß auch nicht. Ne? Es gibt bestimmt Übersetzungen im Internet. Dieses Internet, das hat auch immer recht. Ja. Oder Hoshi macht das eben on the fly nebenbei. Ja, genau. Oder? Ah, hier Hoshi. Was sagt er denn? Hoshi, Frage an die Gäste. Wenn euer Sänger einen griechischen Text anschleppt, muss er euch dann auch in deutscher Fassung vorlegen oder segnet ihr jeden Inhalt ungeprüft ab? Muss er. Das Problem ist allerdings, dass er mit den Texten immer irgendwie 2 Tage um die Ecke kommt, bevor wir aufnehmen. Und dann haben wir eigentlich schon keine Chance mehr, den abzuändern. Aber da könnt ihr euch ja ganz schön in die Bredouille reiten, ne? Ja, macht er auch jedes Mal. Ja. Das können wir ja jetzt mal so sagen, wo er nicht hier ist. Ja. Ja. Aber apropos schöne Huberts, der Philipp, der Sänger, hat noch so ein Nebenprojekt, der wohnt mittlerweile in Berlin. Und mit denen haben wir die ersten 2 Shows bei uns auf der Tour, waren deren allerersten 2 Shows. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch jetzt richtig war, aber... Das ist egal, Hauptsache ich hab's kapiert. Genau. Und die spielen nämlich, wir machen im Oktober machen wir so eine 10-Jahre-Show im legendären Club Scheiße. Und da spielen die Jungs auch. Ja, cool. Können wir vielleicht gleich mal reinhören. Ja, wie heißt die Band? Your Agenda Kills. Oder Agenda. Die Agenda. Genau. Zum Thema Metal. Genau. Agenda Kills. Und die Band ist jetzt aus Berlin, oder wie? Ja, also Berlin-Köln, würde ich mal sagen. Ne? Steht auch überall, glaube ich, so. Exil-Kölner in Berlin. Mikrofon, genau. Mikrofon. Exil-Kölner in Berlin, ja, überwiegend. Ja. Obwohl. Also der Mattes, der bei denen Gitarre spielt, der eine Gitarrist von denen, der war auch quasi mein Vorgänger bei My Defenses, auch ein Kölner. Und irgendwer von denen kam auch aus Köln, glaube ich, ne? Aber ich weiß nicht wer, aber ich glaube, keiner ist so wirklich Berliner von denen. Der andere Gitarrist, glaube ich, auch. Ja, ja, die Leute, die in Berlin wohnen, die coolen Leute, die kommen eh nicht aus Berlin gebürtig. Ja, das ist ja, deshalb ist die Stadt ja so groß, ne? Ja, genau. Sonst wärst du schon längst ausgestorben. Ja. Das ist mir letztens erst wieder eingefallen, ne? Also, also in den 80ern sind unheimlich viele Leute wegen Zivildienst aus Süddeutschland nach Berlin gezogen. Ne, um halt kein Ziel, also um der Wehrpflicht zu entgehen. Ach, hat das funktioniert? Ja, einige meiner Geschwister waren auch in Berlin. Ja. Deswegen. Ach ja, so. Also unwahrscheinlich, also jeder, der irgendwie was auf sich gehalten hat, ist irgendwann mal nach Berlin gezogen wegen der Wehrpflicht. Das heißt also, Kreuzberg besteht eigentlich wahrscheinlich zu 80% oder zu 20% aus Türken und zu 80% aus Schwaben. Okay. Und jetzt kommen die hin und beschweren sich, weil da so viele Schwaben jetzt zuziehen. Ja. Das finde ich irgendwie, also... Die reden ja auch so komisch. Ja, das finde ich schon sehr, sehr skurril. Oder ja, aber wie gesagt, ich glaube, das war ein deutschlandweites Phänomen, weil ich komme aus Rheinland-Pfalz und wie gesagt, mehrere meiner Brüder haben das auch gemacht. Ja. Für ein paar Jahre Berlin. Ich hätte es auch gemacht, aber dann ist ja die Mauer dann gefallen zu dem Zeitpunkt. Ach so. Da war das... Egal. Ja. Außerdem bin ich eher ausgemustert worden, von daher. Ich habe brav Zivildienst gemacht, aber in der Zeit, als ich Zivildienst gemacht habe, da war ja, glaube ich, egal, ob ich nach Berlin gegangen wäre oder nicht. Da war ich einfach zu jung für. Ja. Dass ich das nochmal sage, ich bin zu jung für irgendwas. Ja, was macht ihr beruflich? Ich hänge ab. Nee. Also ich bin Mediengestalter von Beruf. Ja. Ich bin brotloser Künstler. Ich versuche mein Studium zu beenden. Ja, und der Perry, der macht Online-Marketing. Big Business. Big Business. Also Telefon oder was? Nee, der ist im Moment in Lübeck. Ja, so. Weil er da irgendwie so eine Fortbildung, ich glaube, halten muss sogar. Und der Merlin ist Krankenschwester. Ah, ja. Deswegen, der hat so Schichtdienst. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit Shows spielen, vor allem mit vielen Shows spielen. Aber... da hilft uns der Chris von Giver manchmal auch raus. Ja. Ich bin ja auch gelernter Mediengestalter, ne? Ja. Siehst du, was aus dir geworden ist? Ja, ja. Ja, also gelernt halt, ne? Ja. Und als ich nach Köln kam, dann habe ich gedacht, mit meinen Skills, 12 Jahre Berufserfahrung, da schaffe ich da schon irgendwie einen Job zu finden, ne? Bin halt nur in irgendwelchen komischen Werbeagenturen gelandet und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass der Beruf doch mir ganz weit davon entfernt ist, was ich eigentlich will. Ja, es kommt immer darauf an, wo man so hin will. Ne? Also ich bin jetzt auch in keiner super hippen Werbeagentur. Ich mache bodenständige Handelswerbung. Ja. Ich darf ja jetzt wahrscheinlich den Händler nicht nennen. Ein Discounter. Ja. Ich glaube, so funktioniert also, das ja nicht. Also sowas, sowas, wo man halt so mal kurz sein Hirn ausschalten kann und einfach nur technisch funktioniert. Ja, genau. Und das mache ich jetzt halt schon seit 5 Jahren. Deswegen bin ich auch mittlerweile so dumm geworden. Und kann nicht mal mehr richtig Gitarre spielen. Deswegen bin ich jetzt bei My Defense, sonst wäre ich wahrscheinlich längst bei Slayer oder so. Das stimmt. Ja. Björn verdreht nur die Augen. Mhm. Ja, Björn, brotlose Kunst, was bedeutet das? Ja, ich habe eigentlich Spezialeffekte für Filme gemacht, 10 Jahre lang. Ist dann leider alles ein bisschen eingebrochen, der Markt. Dann habe ich mich Wegen den FX-Leuten da, die da am Computer da die geilen Sachen. Unter anderem auch, aber unter anderem auch wegen den Anschlägen vom 11. September. Da sind ganz viele Produktionsfirmen drüber pleite gegangen, weil heikle Stoffe erstmal eingestellt wurden und. Also das war da, an diesen Anschlägen hing echt ein Rattenschwanz dran. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Da sind wirklich einige Produktionsfirmen. Seitdem dürfen keine Flugzeuge mehr in Hochhäuser fliegen, oder nee, was? Nee, aber das war so eine Zeit, wo die Sender so ein bisschen mehr ruhigere Sachen machen wollten. Und da war halt mein Können nicht mehr gefragt. Und was war dein Können? Ja, Spezialeffekt Make-up, also Alterungsprozesse, Horrormasken, Handpuppen. Alles, was mit Schminke, mit normaler Schminke nicht zu erreichen ist, im Grunde. Das ist eigentlich ein gefragter. Ja, nee. Obwohl, also, die machen diese alles jetzt mit Computer, ne? Erstens da so Ping-Pong-Bälle ins Gesicht geklebt und dann. Ja, genau. Ja. Erstens ist der Computer immer stärker geworden. Zweitens, wenn es um wirklich große Aufträge geht, gehen die Firmen nach England oder Amerika. Mhm. Weil da einfach größere Studios sitzen mit mehr Angestellten und. Ich kenne noch in Köln, da war so White Rabbit irgendwie. Genau, die gibt es immer noch. Das ist eine ehemalige Schülerin von mir, weil ich habe auch mal 3 Jahre unterrichtet an der Maskenbildnerschule. Und die macht das gut. Ja, die ist noch im Business. Ne? Genau, aber die macht eben auch normales Make-up. Ja. Und damit kann das eben laufen. Und ich habe eben nur Spezialeffekte gemacht und das wurde dann immer schwieriger. Ja. Ja. Machst du noch was in der Richtung? Ja, eigentlich nicht, aber ich versuche wieder so in Richtung T-Shirt-Design was anzufangen. Weil so irgendwie so eine Moorleiche oder sowas irgendwie. Ja, das Problem ist, du brauchst eine Werkstatt und alles und teure Materialien und dafür brauchst du ein Startkapital, was ich nicht habe. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen auf grafisches Design. Weil was ich mir mal überlegt habe, also wenn ich es könnte, dann würde ich gerne mal so eine, da gibt es ja diese, kennst du diese Frühgeburten in den Gläsern, ne? Ja, also diese, ne? Diese Einmachgläser. Die es auch als Alien-Babys gibt und so. Genau, und dass man da irgendwie so... So eine Art, ja, gibt es schon, oder das was? Das gibt es schon, ja. Ach, das gibt es schon, ach so. Ja, das hätte ich gerne zu Hause im Badezimmer. Besonders zu Halloween, musst du mal gucken, hier gibt es den einen oder anderen Karnevalsladen. Ach so. Und die haben dann immer speziell solche Sachen. Ach so, naja, ich habe mal gedacht, das wäre vielleicht eine super Idee, aber wenn es das schon gibt, ist natürlich Quatsch. Da war ein anderer schneller. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kannst du ja trotzdem beim Karnevalswitz anfangen oder so. Danke. Oder in Halloween halt, ne? Ja, die haben ja auch Halloween-Sachen. Ja, das Problem ist, Spezialanfertigungen sind einfach super teuer. Ja, klar. Das ist der Punkt. Ja. Ja. Eine Maske, die du für 29 Euro im Laden kaufst, die ist irgendwo produziert worden, aber mit einer Auflage von 10.000 bis 100.000 Stück. Ja, ja. Und dann kostet die 29,90 im Laden. Ja. Und wenn jetzt speziell für jemanden nur eine Maske machst, dann kannst du ja mal ungefähr... Das dauert, ja. Dauert und kostet, ja. Ich habe mal so ein Einschussloch an der Backe gehabt. Ja gut, das sind ja noch das ist aber schnellere, kleinere aber, Sachen, die kannst du aus der Hand machen. Ja. Aber wenn es komplex wird, dann ist das schon eine Kunst für sich. Ja, warum guckst du und was machst du jetzt? Ja, momentan mache ich gar nichts. Wie gesagt, ich bin arbeitslos und versuche gerade eben T-Shirt-Designs zu machen. Da bin ich jetzt gerade dran. Das versuche ich gerade an den Start zu bringen. Mhm. Ja, kann man nicht noch was anderes außer T-Shirts? Ja, das Problem ist, du brauchst Kapital. Ne? Ja. Ohne nichts. Weil T-Shirts, ich meine, T-Shirt ist ja irgendwie, jeder von uns hat heute ein T-Shirt an. Deins ist unbedruckt, Christian. Ja, Björn, druck mal schnell was noch, drauf. Da müssen wir noch dran arbeiten. Schnell einen Kartoffelstempel machen. Ja. Ja. Ja. T-Shirt machen halt auch viele, ne? Ja, klar. Ja. Man muss gucken, dass man irgendwie versucht, so originell wie möglich zu sein dann. Ne? Ja. Und da versuche ich mir gerade eben eine Nische aufzubauen und schauen wir mal. Wir drucken alle die Daumen. Danke. Ja. Aber du kommst nicht auf die Idee, holst du selber so ein Sieb und sowas. Nee, das lässt dann machen. Siebdruck ist eigentlich auch schon wieder hinten dran heute in den digitalen Zeiten. Die drucken mittlerweile die komplexesten Motive direkt mit Digitaldruck aufs Shirt. Das sieht dann aus wie Siebdruck, als könntest du auf ein schwarzes Shirt auch mit weißen, so wie du jetzt anhast, da hast du so ein schwarzes T-Shirt mit einer weißen Schrift und einem weißen Bild. Genau. Das ist ja zum Beispiel kein Siebdruck. Das ist kein Siebdruck? Nee, doch, das ist Siebdruck, aber heutzutage machen die das meistens mit so Folien. Ja, das kenne ich so, bügelt man dann drüber und dann sieht es aber scheiße aus und dann hast du so die Brust voll so mit Plastik irgendwie. Je nach Qualität, eine gute Qualität. Also das zum Beispiel, was du anhast, ist glaube ich kein Siebdruck. Das ist Siebdruck, glaube ich. Nee? Nee, das sieht mir sehr nach Folie aus. Ja. Mhm. Ja, mir hat aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Qualitäten, gut und billig. Ja, der Frust ist von Cannibal Grach, hat mir erzählt, der ist ja auch so im T-Shirt-Gewerbe drin für seine Band. Also die Band bringt ja mehr T-Shirts raus als Platten. Und das ist auch total wichtig im heutigen Zeitalter. Und der hat halt gemeint, er bestellt dann halt immer so Bügelfolien in der Tschechei. Ja, also die sind halt dann auch wie Siebdruck, bloß ist dann diese Siebdruckfarbe ist dann auf dieser Folie drauf. Genau. Und dann bügelt man das drauf, also nicht mit Bügeleisen, wahrscheinlich mit so einem Pressteil. Ja, da gibt es extra so Pressen für. Ja, und dann sieht es dann halt aus und hält auch so lange wie mit Siebdruck. Genau. Wie gesagt, es kommt auf die Qualität von dem Zeug an. Ja. Das ist jetzt übrigens auch wichtig, ne, weil auch viele Bands zu hören und die wollen natürlich auch alle irgendwie hier T-Shirts machen, ne? Weil ja, aber ich sag mal, die machen es ja überwiegend einfarbig, sag mal, so Bands wie wir und so, wir machen ja überwiegend einfarbige Drucks und dann lohnt sich das auf jeden Fall auch noch im Siebdruck, ne? Mhm. Ach, ich habe hier wieder einen. Der Hoshi. Der Hoshi ist voll aktiv. Ich gucke da die ganze Zeit drauf. Ja. Und keiner geht drauf ein. Ja, ja. Ich muss ein bisschen mehr einbeziehen. Es tut mir jetzt leid. Also, ihr habt ja mal mit Deny Everything gespielt. Sind die denn korrekt drauf oder sind das schnöselige Typen? Also das ist schon ewig her. Ja, die gibt's ja auch schon. Und die gibt's schon nicht mehr. Und das sind auf jeden Fall nette Jungs. Und aber das ist die Frage beantwortet. Wie gesagt, Wir sind halt voll schnöselig. Ja. Haben die gesagt. Nö, das sag ich selber. Die Frage mit dem Götz kann ich gar nicht beantworten, weil da muss ich ja ihn fragen. Frage an die Gäste. Kann man denn die Special-Effekte nicht irgendwie in eure Bühnenshow einbauen? Das wäre zum Beispiel was. So wie Gwar. Ja, wie Gwar zum Beispiel, ja. Oder Slipknot. Ja. Mir würde das ja schon reichen, wenn wir mal schön Corpse Paint hätten. Tja, das wäre überhaupt die Idee, ne? Ja. Also, ja. Also gerade euer Bassist, der schreit ja eigentlich danach, ne? nach einem Fettsuit oder was? Ja. So wie in dem Rammstein-Video. Der hat irgendwann mal, wir haben mal irgendwie an so um Karneval rum geprobt und dann lag vor dem Proberaum ein Kostüm, ein Legostein. Ja. War der Einzige, der reinpasst. Das sah sehr lustig aus. Aber ich bin nicht so für Kostüme auf der Bühne. Das ist mehr so Genesis und in alten Zeiten oder Gore. Ja, ja, man will halt auf der Bühne, man will auch mal irgendwie sehen, dass da was passiert, ne? Also fürs Auge halt, ne? Dafür springt der Bär ja zum Beispiel. Ja. Oder der Perry läuft in die Menge. Ja. Ja. Beleidigt die Leute. Oder euer Sänger hält ewig lange Vorträge über Bandshirt, Second Bandshirt. Ja. Ja. Sehr gerne. Ja. Das war natürlich eine Verkaufsveranstaltung. Total. Also jetzt, ich möchte es jetzt nicht hier falsch bewerten, ne? Aber war eine gute Verkaufsveranstaltung. Er macht seinen Job gut, ne? Man merkt, ja, dass er aus der Branche kommt. Er hätte auch eine Heizdecke verkaufen können. Ja, ne? Hätte ich auch noch mitgenommen. Im Sommer. Er kommt ja aus dem Marketing, das ist ja sein Metier. Genau. Ja. Das hat man gemerkt, das. Ja. Ja, so ein Sales Manager hat nie Feierabend. Ja. Nie. Ja. Außer wenn es ums Tragen geht. So, dann machen wir weiter mit Fragen vom Hoshi. Dann könntest du euch aus Jux Muskeln schminken. Hm? Wer soll das denn? Der Einzige, der alle keine Muskeln hat, ist Herr Merlin. Guck doch mal auf eine Webcam, Hoshi, dann siehst du, was hier los ist. Das sind alles Muskeln. Oder frag mal die Jungs von The Other, ob du deren Make-up-Artist werden kannst. Naja, das ist alles so Quatsch. Ich hätte aber eine Frage an den Hoshi. Ja, was denn? Ob der Hoshi nicht mal Bock hat, hier im Studio vorbeizukommen, dann würde ich nämlich mal in die Webcam reingucken, dann weiß ich ja endlich mal, wie der Hoshi aussieht. Ja, das würde mich auch mal interessieren, aber er ziert sich. Aus irgendeinem Grund. Also du kennst ihn gar nicht? Nee, ich kenne ihn überhaupt nicht. Das ist ja geil. Nee, keine Ahnung, wer das ist. Ihr seid nur Facebook-Freunde. Aber ich denke mal, ja, nee, wir sind ja nicht mal Facebook-Freunde. Ich glaube, der ist gar nicht bei Facebook. Vielleicht bin ich mit dem Facebook befreundet. Nee, glaube ich nicht, weil ich habe nur Leute, die ich kenne. Ja, du kennst den Hoshi doch. Nee. Virtuell. Virtuell kenne ich nicht. Ich weiß bloß, dass er jeden Montag hier immer zwischen 20 und 21 Uhr hier im Online-Chat ist, den man auf der Seite pogoradio.de/webcam irgendwie findet. Oder nee, /live. Genau, findet. Wahnsinn. Ja. Das muss man ab und zu mal sagen, auch dass diese Sendung hier gerade bei Bermudafunk läuft, wenn heute der 15.07. ist. Und hier sitzt immer noch die Band My Defense. Ich habe euch ja erst gar nicht gefunden, weil ich habe euch immer mit C geschrieben am Ende. Ja, da muss man natürlich aufpassen. Ja. Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir uns nicht umbenennen in Mighty Fans. Also der mächtige Zaun. Ah. Aber dann hätten wir die ganzen T-Shirts neu drucken müssen. Das wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Ja. Ein Edding. Da geht es. Ja. Ja. Ja, wir überlegen uns das mal. Ja. Komm, wir spielen mal was du mitgebracht hast. Du hast ein paar befreundete Bands mitgebracht, die du hier featuren willst. Spielen wir mal was von A Time to Stand, oder? Spielen wir was von A Time to Stand, dann spielen wir I Still Live in Angry Days. Erzähl mal was zu der Band. A Time to Stand kommen aus meiner Heimatstadt Paderborn. Mhm. Und die Freundschaft zu denen hat sich, glaube ich, eigentlich so ein bisschen dadurch ergeben, dass der Brüll, der bei denen Gitarre spielt, mit dem habe ich zu Hause früher auch in der Band gespielt und dann blieb der Kontakt halt so aufrecht und jetzt spielen wir auch gerne mal Shows zusammen. Sind auch sehr nette Jungs und der Perry singt, glaube ich, sogar bei dem Song ein bisschen oder schreit. I still live in angry days. You Da sind wir wieder hier. Mir ist noch was eingefallen wegen T-Shirts, Björn. Da muss ich da mich nicht locker lassen, ne? Wegen T-Shirts. Ja. Ja, und zwar ist es ja immer so, dass immer nur diese DIN A3-Fläche auf einem T-Shirt halt bedruckt wird. Und ich finde es dann so von der Kreativität her, müsste man vielleicht mal einen Schritt weiter gehen. Ne? Und vielleicht mal irgendwie. Das hängt von der Druckerei ab letztendlich. Mhm. Also zum Beispiel ein Siebdrucksieb kannst du auch so groß machen wie die komplette Fläche, die du bedrucken kannst. Ja. Ne? Aber viele bieten dann einfach so nur ein Standardmaß an, wahrscheinlich um die Kosten geringer zu halten, aber du kannst auch wirklich fast das Maximum ausdrucken. Ja, klar. Aber wie gesagt, dann musst du dir halt die entsprechende Druckerei suchen, die das auch macht. Dann wird es wahrscheinlich dann auch wieder teuer, ne? Wird auch teurer, umso größer. Muss man bei EMP anrufen, da gab es doch früher diese All-Over-Shirts. Mhm. Ja, aber die werden vorm Nähen gedruckt, ne? Ja. Die mit den Wölfen drauf, die den Mund anheulen oder was? Ja, ne, da gab es auch hier so Iron Maiden, wo Eddie ganz oft da drauf war, das ganze T-Shirt drauf. Ja, wo es auch bis auf die Ärmel geht und so, aber das wird dann vorher gedruckt und dann werden die erst zugeschnitten und dann werden die erst genäht. Ja, genau. Genau, weil sonst geht das nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann kann man so Hawaii-Hemden bedrucken mit eigenen Motiven. Das wäre doch mal was. Ja. Neue Merchandise-Idee. Hawaii-Hemden. Oder Kittelschürzen. Aber mit so Prilblümchen drauf. Ja, zum Beispiel. Ja. Für unsere Lack-Fetisch-Show. Wie war das nochmal? Wer hat nochmal so eine Idee mit der Urinella? Duschbrause dran. Ich glaube, das vertiefen wir jetzt nicht. Man muss dazu sagen, Urinella kenne ich auch. Das ist ja dieser Trichter, ne? Genau. Denn eine Frau, dann kann sie im Stehen pinkeln. Genau. Dann setzt sie sich dann vorne dran. Und genau, und wir hatten die sensationelle Idee, da eine Duschbrause dran zu bauen für halt so Fetischisten, die sich gerne mal pinkeln lassen. Ja. Für die Golden Showers. Ja. Aber das Witzige ist, als ich noch an dieser Maskenbildnerschule war, da kam damals zwei Mädels zu uns, die das Ding entworfen haben und die wollten von mir einen Prototypen gebaut kriegen. Und die kamen zu uns in die Schule und die haben genommen diese Gummizitronen, wo so Zitronensäure drin ist, und haben da oben eine Öffnung reingeschnitten und dann an den Ausschank, wo die Tropfen rauskommen, so ein Schläuchlein gemacht. Ja, und du warst der Erfinder eigentlich der Urinella? Nein, die waren die Erfinder und die kamen zu mir, weil ich denen einen Original-Prototypen bauen sollte zum Vermarkten. Und hast du das gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Weil der Prototyp ist einfach nur so ein Pappedeckel beschichtet. Genau, die sind, hinterher sind sie nämlich einfach auf die glorreiche Idee gekommen, einfach einen Tütentrichter zu machen. Ne? Den klappst du so auf, hältst ihn dir dran und fertig. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen hygienischer, als das Ding immer wieder zu waschen. Ja, wie denn auch. Ne? Das ist aber schlecht für die Umwelt, wenn das immer wieder wegschmeißt. Dann ist Papier mit Wachs. Ja gut, dann musst du Recyclingpapier nehmen. Das ist wie so ein Kaffee-to-go-Becher irgendwie. Ne? Bloß andere Form. Und anderer Verwendungszweck. Ja. Kann man auch so einen Kaffee-to-go-Becher nehmen, noch reinmachen und dann vorne dran setzen. Geht auch. Recycling. Ja. Kann man dann zweimal benutzen. Genau. Ja. Erst reinpinkeln und dann Kaffee raustrinken. Oh, das ist so rum, ja. Ja, upcycle. Ja. Ja, es ist also der Markt ist für alle unbegrenzt. Wir dürfen aber nicht so viel erzählen, sonst werden die nachher die Ideen geklaut. Ja, das stimmt, ja. Aber wir haben ja so viele Ideen. Machen wir musikalisch weiter. Ajo. Was sind hier die Band Kiefer oder? Ja, vielleicht sollten wir erstmal was anderes spielen. Dann spielen wir was von My Defense, oder? Oder wir spielen was von Witness. Oder von Witness. Der Fabi von Witness hat uns nämlich die 4000 Kilometer gefahren. Ja. Und die bringen jetzt die nächste Platte raus. Super Band. Der war euer Fahrer? Der war unser Fahrer, ja. Hat sich die ganze Zeit unsere Scheiße angehört. Mhm. Hatte nicht einmal schlechte Laune. Ja. Und war immer nüchtern. Nein. Nee? Nee, das nicht, aber. Aber beim Fahren. Aber das war auch nicht gefordert. War nicht gefordert, nee. Er sollte nur fahren. Also, ich glaube, von den 4000 Kilometern ist er so knapp über 3000 auf jeden Fall selber gefahren. Tja. Dann hören wir doch mal rein. Ja, das Witness. Gibt Credibility Points. Witness, ja. Was heißt das eigentlich? Übersetzt liegt es auf der Zunge, mir fällt es gerade nicht ein. Zeuge, ne? Eigentlich heißen die Fitness. Fitness. Die sind doch sehr hübsch. Ja. Ja, sind total schön, die Jungs. Im Gegensatz zu uns. Ja, für den Rubbelbuchstaben war bloß das F nicht mehr da, dann haben sie das W genommen. Genau. Luck of Draw. Ist es irgendwie eine neue Platte oder ist es alt? Ich sehe hier nichts. Ist neu, gibt es noch gar nicht. Ja. Ich glaube, die haben nicht mal ein Demo rausgebracht. Die fangen direkt an mit einseitig gepresster LP. Mhm. Die kommt laut Bandinfo nächsten Monat raus. Also hier exklusiv bei Pogo Radio. Ist Radiopremiere jetzt. Ja. Könnte auch ein Kracher werden. Ja, könnte absolut, sein, ja. Super Band. Aber, ein bisschen das Lied ist sehr lang. Das Lied ist sehr lang. Ist natürlich Kurt, ne? Ist sehr lang. Uiuiui. Ja, ich denke mal, über solche Bands freut sich am meisten das Musikhaus Thomann oder Music Store, weil die immens viel Geld für Instrumente und Verstärker ausgeben. Nee, es geht eigentlich. Der Fabi hat bis jetzt immer über meinen Amp gespielt. Ja, das ist praktisch. Ja. Aber ist halt leider so. Je teurer das Equipment, desto besser. Ne? Ja? Geht. Ja. Bei Instrumenten definitiv. Also ich bin mit meinem M super zufrieden. Der war nicht so teuer. Ja, klingt gut. Ja, danke. Ja, ich bin jetzt so von der, ich habe jetzt 3 Minuten und 44 dieser Band zugehört. Ich bin jetzt irgendwie so gerade so ein bisschen, mein Blutdruck hat sich auch etwas gesenkt. Ich muss jetzt erst schon wieder schauen, wie ich jetzt hier wieder irgendwie die Kurve kriege. Wir werden hier so als Hardcore-Band angekündigt, aber haben nicht einen einzigen Hardcore-Song gespielt. Das ist reingebracht. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Wir sollten jetzt mal vielleicht irgendwie was spielen, was schnell ist und aggressiv und so vielleicht. Echt? Oder? Ja, komm. Boah. Was mit dem. Da reg ich mich immer so auf. Da gibt es ja noch so eine Band Giffer oder Geiver oder wie die heißt. Givier. Sind Franzosen. Givier. Kommen aus Kalk. Nee, Gremberg. Gremberg. Ja. Paderborn. Ja, Gremberg, ist ja Paderborn, fast. Ja. Frankreich. Nein, das sind auch Freunde von uns. Ursprünglich aus Paderborn, mittlerweile auch in Köln ansässig. Und auch La Piñata-Mitglieder. Und der Chris, der bei den Bass spielt, hat auch bei uns des Öfteren schon mal ausgeholfen. Super Typ. Ihr kennt Leute. Klingen wie Verse. Die deutschen Verse. Ja. Ja. Aber jetzt müssen wir mal gucken, dass ich irgendwas Kürzeres finde. Ne? Malediction. Malediction, genau. Malediction. Malediction. Ich versuche das hier jetzt mal wieder hier irgendwie reinzufummeln in die richtige Reihenfolge. Ja. So. Da kommt dein Blutdruck auf jeden Fall jetzt wieder in Wallung. Ja, da hoffen wir es mal. Ne? Ja. Weil die Sendung ist auch bald nicht vorbei, so müssen wir dazu sagen. Ne? Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Ja, wie gesagt, das ist nicht meine Musik, ne? Aber My Defense ist hier in the house und da spiele ich alles, was sie wollen. Du wolltest ja auch wieder ein bisschen in Wallung kommen. Ja, mit Whoa komme ich nicht so in Wallung. Ja. Ich weiß nicht, so punkmäßig sind wir halt alle nicht so drauf, ne? Ja. Wir sind eher so, wir hören alle privat, hören wir ganz viel Bon Jovi. Und Christe Berg. Mindestens. Ja. Wenn nicht sogar Nino D'Angelo. Ja. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn sich irgendwie eine richtige Punkband bei euch mal bewirbt irgendwie und will ein Konzert machen? Machen wir auch. Bei eurer Konzertgruppe. Wie heißt die? La Piñata, ne? La Piñata Show. Das ist das, wo man da so draufhauen muss, ne? Richtig. Bei so einem mexikanischen Kindergeburtstag. Richtig. Ja. Ja. Ja, entweder antworten wir denen oder nicht, ne? Ja. Also wir machen eigentlich, wenn wir es zeitlich einrichten können, machen wir alles, wo wir Bock drauf haben. Ja. Ja, wir müssen es halt geil finden, so. Dann machen wir es. Also wir sind halt jetzt nicht so eine Konzertgruppe, die alles macht, was jetzt irgendwie kommt. Ja. Also wir machen halt dann eher lieber die Sachen, wo wir wirklich Bock drauf haben. Mhm. Ja, ist ja so, warum soll das nicht machen? Also warum soll der was Sachen machen, die, wo er keinen Bock drauf habt? Ist ja Quatsch. Zumal sind wir halt mittlerweile in der Konzertgruppe auch so gut aufgestellt, dass ich weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile da drin sind. 21. Also das besteht dann halt natürlich auch aus Leuten, die halt eigenständig jetzt keine Shows veranstalten, sondern vielleicht auch immer nur so als Helfer dabei sind. Aber wir sind mittlerweile auch, glaube ich, schon so 6-7 Leute, die dann auch halt wirklich eigenverantwortlich auch Shows auf die Beine stellen. Und da hat natürlich jeder dann auch wieder irgendwie so ein bisschen anderen Geschmack und macht dann halt vielleicht was der eine nicht machen würde, macht der andere vielleicht dann. Also. Und du machst dann trotzdem Kasse oder Theke. Genau. Ja. Also. Ja, und durchs AZ haben wir natürlich die Strukturen, dass wir halt wirklich viel machen können, ne? Ja. Mit relativ geringem Aufwand, weil halt die Anlage steht da, ja, Getränke sind da. Wenn nur zwei Leute kommen, dann ist auch nicht so schlimm, dann müsst ihr nicht finanziell dafür gerade stehen, sondern das ist... Die Bands stehen dann. Aber es ist ja nicht der Anspruch der Gruppe. So. Also ja. Ja, es sollen ja schon Leute kommen, ja klar. Ja, vor allem soll es halt auch für die Bands gut sein. Mhm. Ne? Also wenn man selber in der Band spielt, weiß man ja, auf was man Wert legt und was man möchte. Und genau das wollen wir ja auch den anderen Bands dann so bieten. Richtig. Also nicht immer nur Reis zum Beispiel, ne? Reis mit auch Scheiß. Mal Nudeln. Ja. Auch mal Nudeln, ne? Ja. Und vielleicht auch nicht Getränke selber zahlen. Ja. So, das ist. Also als kleine Band wird man halt manchmal echt scheiße behandelt und muss eigentlich nicht sein. Nee, vor allem kann man auch super leckere Sachen kochen, ohne viel Kohleaufwand. Man kann auch super viel Bier trinken, ohne viel Geld. Auch das. Ja, du bist gerade hier für dein T-Shirt gelobt worden, ne? Mein schwarzes. Ja. Nee, ich. Nee, du. Ach so, er ist doch das beste Shirt der Welt, was er da hat. Ich bedanke mich recht herzlich. Von Hoshi? Ja, natürlich. Ja. Der Reuschi, der hat ja das T-Shirt auch immer an, ne? Das Reuschi Reuschenberg da von Egotronic, ne? Ist immer ganz stolz drauf. Ich finde das auch super. Bei jedem Interviewtermin hat er das T-Shirt an. Sind das Kölner? Eher schon, ja. Aha. Ja, aber der Rest ist außer so eine zugezogene Berliner Band. Ja, ich finde es super. Aber ich hätte die auch nach Berlin verordnet. Ja, die kommen offiziell aus Berlin, aber eigentlich sind sie, wie es halt so ist. Ja, die Zugezogenen. Ja, genau. Hatten wir ja vorhin schon mal das Thema. Hajo. Ja, das war auch schon wieder hier Pogo Radio und beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Zu Gast war die Band My Defense. Und ich bedanke mich bei euch. My Defense, gerne. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und das war schon wieder hier, ne? Komm, spiel mal jetzt auf jeden Fall mal spiel was mal von euch. Als Hausmeister spiel mal noch. Spiel mal von euch was. Für Hoshi. Was? Longboarding Sucks? Longboarding Sucks. Ah, ja, hier. Nee, das ist ja nur, das ist viel zu kurz für einen Rauschmeißer. Ja, dann lass den danach auch direkt mitlaufen. Ja, wir können den jetzt laufen lassen, aber da müssen wir noch ein bisschen reden, ne? Nee, mach doch einfach Longboarding leid. Sucks und direkt im Anschluss Point of View. Point of View. Ist auch der Rauschmeißer unten, auf der Platte. Ah, ja. Der Rauschmeißer auf der Platte. Richtig. Ist so richtig auf Vinyl rausgekommen? Ja, nur auf Vinyl. Ach so. Ja. Weil CDs kauft ja keiner mehr. Ja. Du auch nicht mehr, ne? Selten. Ja, es sieht auch scheiße aus, ne? Ja. Ja. Also ich mag Vinyl. Ja. Ja, dann spielen wir das. Okay, tschüss, macht's gut. Tschüss.